noch Zeiten, dein Ruhm war grenzenlos. Große Feldherren und Cäsaren entsprangen deinem Schoß. Mit deinen tapferen Legionen und deinen klugen Senatoren hast du einst dein Imperium geboren. Du kamst, du saßt und siegtest, du wurdest wie ein Star verehrt. Jetzt bist du eine alte Diva, die von vergangenen Tagen zehrt. Du möchtest nur noch Mitleid, Spott und Wanken hoch. Dein großer Traum von Ewigkeit war pure Illusion. Oh, ewiges Wort, du warst der Nabel dieser Welt. Oh, jetzt sind deine Tage längst gezählt. Oh, ewiges Wort, du bist ein Relikt vergangener Zeit. Oh, Produkte sind zerstört. Du verbreitest einen Duft, der wirklich keinen mehr betört. Du versinkst im eigenen Dreck, von alter Größe keine Spur. Du bist der Trümmerhaufe deiner längst vergangenen Hochkultur. Kaiser Neros Zeiten hast du ein Burnout-Sieg.